Gleichmütigkeit und Gleichgültigkeit. Sei Herr, was heute folgt, ist wieder starr geworden. Ich sei Gleichmütigkeit, starr, denn wir starr in seiner Beharrlichkeit, starr in der Kraft Europa. Herr, wir lassen dich vor dir durch jeden unseren Kampf um unsere Freiheit.